Ja, gut. Schön, dass ich glaube, wir haben gerade schon eine ganze Menge Diskussionsansätze gehört. Aber da nicht alle die Kooperative kennen, Red Egg Coursera, würde es mich sehr freuen, wenn wir vielleicht noch mal ein paar Worte hören könnten, wie sie entstanden, wann und wie sie entstanden ist. Und gerne auch, wir haben jetzt gehört, wir haben jetzt zwei Finca-Besitzerinnen hier, wie das am Anfang in der Entstehung ausgesehen hat, wie hoch da der Frauenanteil in der Kooperative war. Les gusta escuchar un poco cómo empezó Red Egg Coursera, cómo es un poco la historia y cómo era el comienzo la relación entre mujeres y hombres en la fase de fundación de la cooperativa. ¿Había finqueras o eran más finqueros? ¿Cómo estaban los puestos repartidos también? Bueno, nosotros, para contar un poco nuestra empresa, iniciamos hace 21 años. Iniciaron 23 familias, generalmente fue en el momento donde existía mucha violencia en la sierra hace 21 años, era un tema difícil, pero teníamos un sueño, teníamos una ilusión, el sueño que nunca se puede acabar, la esperanza que nunca se puede acabar, y decidimos organizarnos, porque sabemos que solos no podíamos como una sola familia. En ese momento iniciamos con la certificación orgánica, fue nuestro primer certificado que obtuvimos, porque la sierra por naturaleza es orgánica, o sea, no se aplican químicos, pero necesitamos para poder incursionar al mercado un sello. ¿Déjame traducir? Sí, señora. Ja, Red Egg Coursera, wir haben vor 21 Jahren begonnen, und zwar in einem kleinen Kreis von 23 Familien, die gesagt haben, wir wollen also nicht mehr dem konventionellen Kaffeemarkt bedienen, sondern wir wollen organisch, nachhaltig, biologisch und mit Sozialstandards arbeiten. Eigentlich schon naturgemäß, weil die Sierra Nevada im Norden von Kolumbien ein Paradies ist, ist auch UNESCO Weltkultur oder Weltnaturerbe seit 1979. Und den Bauern ging es darum, das ist ja ihre Heimat gewesen, ist auch jetzt noch ihre Heimat natürlich, dass sie dieses ja, Naturerbe, dieses Naturparadies auch schützen wollten mit ihrer konkreten Arbeit. Es war eine Zeit der sehr starken ja, politischen Unruhen mit hoher Gewalt. Sie wissen ja, Kolumbien ist ein Land, das 50 Jahre Bürgerkrieg hatte. Und wir haben dann sofort geschaut, dass wir mit der Zertifizierung, mit der Siegelung Märkte für uns erschließen können. Seguimos en la lucha. En ese momento, sí, no habemos muchas mujeres. En ese momento la representación ha sido hombre, porque creo que para todo el mundo somos más machistas nosotras que los mismos hombres. Nosotras siempre los ponemos un estatus que muchas veces no es el estatus de un hombre, sino que nosotras somos las que se los estamos dando. Y de pronto esa es la razón por la que después nos sentimos decepcionadas, porque ellos ocupan nuestro lugar. Pero es que nosotras somos las que estamos dando ese espacio. Entonces, de esta manera empezamos a incursionar en la asamblea de delegados. Yo me he mantenido todo el tiempo en el proceso. Empezamos a ser parte de las juntas directivas donde podemos tomar decisiones, nunca excluyendo a los hombres, pero sí mostrándoles que las mujeres éramos capaces, porque tenemos las destrezas finas, o sea, podemos hacer varias cosas, tenemos tacto, y eso ellos se fueron dando cuenta y nos han ido dando ese espacio. Por eso tenemos productoras, estoy yo aquí que represento ya la parte administrativa de la empresa, que somos capaces y que ellos nos están dando la oportunidad de representar la mujer campesina. Am Anfang waren natürlich nur Männer die Repräsentanten dieser Kooperative. Klar, Kaffee ist eine Familiengeschichte, Familiengeschehen. Die Familien sind natürlich Vater, Mutter und die Kinder. Und die Kleinbauern, die männlichen, haben halt die Kooperative gegründet. Und Mädels sagt, im Grunde genommen sind wir Frauen ja auch Träger des Machismo. Ne? Das ist ja ein Begriff, der sicherlich bekannt ist. Das heißt, wir mit der Erziehung unserer Kinder und wie wir aufgewachsen sind, sind manchmal auch sehr stark in den Rollen verhaftet und müssen uns daran gewöhnen, für unsere Rechte zu kämpfen, für unser Bewusstsein und auch einen Wettbewerb mit den Männern zu treten, ohne dass wir denen jetzt die Plätze streitig machen oder sie das Gefühl haben, das geht jetzt in einen Kampf aus. Und deswegen sagt sie, bin ich mal dabei geblieben von Anfang an, dass ich als einfache Kaffeebäuerin, in Anführungsstrichen, mich quasi hochgearbeitet habe in der Delegiertenversammlung, dort einen Platz eingenommen habe, der schon mit Verantwortung betroffen war und wir so langsam unseren Männern klar machten, wir wollen uns nicht ausschließen, wir wollen dich auch nicht ersetzen, aber wir wollen natürlich uns mit unseren Rechten als Frauen repräsentieren und wir wollen natürlich auch in Stellen rein, die sonst nur von Männern besetzt waren. Hoy somos 328 familias. Cada familia nuestra está conformada por 5 personas, para que tengan una magnitud de las personas que tenemos en nuestra asociación. Estamos exportando casi el 90% de nuestro café a Europa. Es uno de nuestros mercados que más apetece nuestro café. Alemania se viene el 43%. Hemos roto cadenas del mercado donde cada vez nos acercamos más a nuestro consumidor y una muestra es que estamos aquí con el apoyo de Fairtrade, pero queremos ese acercamiento, queremos menos intermediarios en nuestra cadena. Hemos logrado vender el café de la historia nuestra, un café personalizado, un café de relación, cada vez más cerca, para que ustedes como consumidores conozcan qué estamos produciendo nosotros y en qué condiciones. Uh-huh. Wir sind jetzt 328 Familien, die der Kooperative angehören. Und man muss mal rechnen, ein Mitglied, immer eine Person ist Mitglied und das kann auch nur eine Person sein, die eine Finca besitzt. Dazu kommen 5 bis 6 Familienmitglieder dazu, also eine große Gruppe. Wir exportieren Kaffee in verschiedenste Länder, aber fast 90% unseres Kaffees geht nach Europa und davon 43% nach Deutschland. Also Deutschland ist der Hauptabnehmer, der Hauptkonsument des fair gehandelten Kaffees. Und Mildred sagt, wir haben im Grunde genommen jetzt 2 Linien. Wir haben einmal den Kaffee, den wir über El Puente, mit dem der Pott kocht fair oder anderen Labels hier verkaufen, über die eine Weltläden, über verschiedenste Einrichtungen. Wir haben aber auch einen Kaffee, und das möchte ich Sie wirklich zitieren, der die Kette unterbrechen soll. Wir wollen einen direkten Kontakt zu unseren Kunden haben und deswegen verkaufen Sie auch neben dem über den traditionellen Fairhandel verkauften Kaffee, Kaffee in der direkten Linie. Das heißt, Röstereien hier in Deutschland, die organischen Kaffee anbieten, organisch gehandelten, angebauten Kaffee anbieten, können sich mit ihnen direkt in Kontakt setzen. Und dann gibt es sozusagen ein Kaffee mit der Geschichte der Frauen, der Familie, der Jugendgruppe, die diesen Kaffee anbaut und den auch dann hier für den europäischen Markt anbietet. Sie sagt, das ist so ein Kaffee mit Geschichten, mit Hintergrundgeschichten, weil die Menschen, die Kunden immer mehr wissen wollen, was steckt eigentlich hinter so einer Tasse Kaffee, worum geht es da, was sind das für Menschen, wie ist deren Schicksal? Hemos obtenido o hemos tramitado las certificaciones orgánicas para Corea, para Japón, para Estados Unidos, Alemania, perdón, Europa, y comercio justo. Y tenemos el sello que nos ha otorgado el país de la producción de alimentos para consumo nacional y el sello que nos ha dado el Ministerio de Equidad de Género. Es la única organización que ha obtenido el sello en el país, en el agro. Wir haben alle Siegel, die man im Fairtrade hat. Sie kennen ja das deutsche, ich sage mal das Yin-Yang-Siegel. Wir haben das Europasiegel für die anderen Länder in Europa, in die wir kleinere Margen verkaufen. Dann sind wir weiter im Kontakt mit Korea, Japan und USA. Auch da gibt es eine eigene Siegelung. In Klammer, die Asiaten sind die schärfsten, haben das höchste und strengste Regelwerk. Und sie sagt, wir haben jetzt auch versucht, innerhalb des Landes Kaffee anzubieten, eigenen Kaffee, organisch gehandelten, den wir in unserem eigenen Lande konsumieren. Und was uns besonders stolz macht, wir haben jetzt auch ein Gender-Siegel des kolumbianischen Arbeitsministeriums. Das heißt, ein Siegel, dass die Arbeit gleichberechtigt zwischen Mann und Frau verteilt wird. Es sind natürlich noch andere Dinge, die dazukommen. Und Mirse sagt, darauf sind wir besonders stolz, weil wir als erste landwirtschaftliche Unternehmen dieses Siegel haben. Wir sind im Grunde genommen Vorreiter für Geschlechtergerechtigkeit auf dem Land. In der Stadt gibt es schon das Siegel, an einigen Firmen wurde das verteilt, aber dieses Siegel, da sind wir Pioniere und da arbeiten wir weiter, dass auch andere Organisationen auf dem Land dieses Siegel bekommen. Nos dirán que por qué tantos sellos, pero nosotros nos hemos esforzado que para poder entrar a cada país tiene su reglamento, tiene su criterio. Y no solo con el sello se da la garantía de que es un buen producto. Nosotros nos esforzamos por la calidad del producto como tal. Siempre tratamos de ser de mejor producto. Cada año, cada cosecha, vamos haciendo mejores prácticas para que esa taza de café sea mejor todo el tiempo. Die Siegelung ist aufwendig, das heißt, diese Zertifizierung ist für unsere Bauern auch eine Herausforderung, weil das ist dann natürlich mit organischem Anbau, kein Chemiedünger, faire Arbeitsbedingungen verbunden, keine Kinderarbeit. Aber uns sind die Siegelungen wichtig, weil wir einfach damit einen bestimmten Standard dem Kunden garantieren und weil Sie als Kunden ja auch wissen wollen, der Kaffee, den ich trinke, der ist nicht nur organisch, sondern wird auch unter fairen Verhältnissen hergestellt. Deswegen ist unser Anliegen als kleine Produzentin, immer bessere Qualität zu liefern, zu immer besseren Arbeits- und Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort. Hemos desarrollado proyectos con el Puente, que ha sido nuestro aliado, con Caventura, de tostados en origen. Hemos tostado ya en nuestra planta, hemos hecho el ejercicio por 4 años. Desde allá se han traído los contenedores mixtos con cafés tostados que aquí casualmente en la tienda lo acabo de encontrar. Ha sido tostado por nuestros jóvenes. Hemos implementado la curva directamente con ellos allá. Se hizo el experimento de cuánto tiempo podía durar y qué era lo que aquí realmente les gustaba y si se mantenía. Y realmente estuvimos en el puente la semana pasada, lo probamos, se mantiene. Y es un halago para nosotros llegar aquí a la tienda de comercio justo y encontrarlo. Mir freut sich besonders, dass sie den Tostado en origen hier gefunden hat. Das heißt, Röstkaffee, den sie drüben geröstet haben, also an dem Ursprungsort und nicht nur den Rohkaffee, der nach Europa importiert wird und der hier dann geröstet wird. Das ist nämlich auch eine viel höhere Wertschöpfung für die Kleinbauern, wenn sie vor Ort den eigenen Kaffee rösten können. Und sie sagt, es ist ein Projekt, das wir vor 4 Jahren mit El Puente begonnen haben. Die sind auf uns zugekommen, haben gesagt, lass uns doch mal gucken, dass ihr selbst röstet und dass ihr eine Röstung, wir eine Röstung hinkriegen, die dem deutschen Geschmack entspricht. Muss dem Kunden ja schmecken, sonst trinkt er den Kaffee nicht. Und sie haben dann über diesen Zeitraum die optimale Röstung, die optimale Mischung dann rausbekommen. Und heute ist es so, dass sie gemischte Container exportieren. Das heißt einerseits mit Rohkaffee, aber auch mit Röstkaffee. Und sie sagt, auch da haben wir wieder unsere direkten Linien entwickelt. Es gibt zum Beispiel ein Röstkaffee von jungen Kaffeebauern und Bäuerinnen für junge Menschen hier. Also Sie sehen, der Markt wird immer ausdifferenzierter, auch im Kaffee. Und in dieser Linie wollen sie auch weitermachen, dass sie stärker vor Ort rösten und dann eben ein Produkt, ein gutes Produkt anbieten mit der Geschichte der Menschen dahinter. Proyectos como este necesitamos que sigan creciendo porque ayudan mucho a la juventud, a los proyectos de nuestros jóvenes, pues nos dan un valor agregado, damos la trazabilidad completa de que el producto es de nuestro origen y eso nos da certeza de que a ustedes les está llegando un producto de un solo origen, de Sierra Nevada y no de cualquier organización, sino de nuestra organización con la trazabilidad y los sellos, porque es empacado allá directamente en ese empaque. Ich habe unheimlich viel in diesen 2 Wochen über Kaffee gelernt und wenn Sie mal so gucken, auch bei Discountern gibt es ja jetzt auch fair gehandelten Kaffee und mal da, wozu Mildred mich jetzt erzogen hat, mal genau auf die Etikette zu gucken, wo kommt der Kaffee her, aus welchen Herkunftsländern, da werden Sie oft sehen, es ist ein Blend, es ist nicht reine Arabica und die Herkunftsländer sind nicht unbedingt angegeben, auch bei fair gesiedeltem Kaffee. Und sie sagt, schaut genau hin als kritische Kunden. A, ihr müsst wissen, aus welchen Ländern kommt der Kaffee. Ist es Arabica, ausschließlich Arabica-Bohne, 100%, das ist einfach die beste. Und sie sagt, unser Kaffee hat dieses Qualitätsmerkmal, dass er wirklich aus einer Region kommt, von dieser Anzahl an Finqueros, aber nicht eine Zusammenmischung ist aus anderen Cafés, die nicht schlechter sein müssen, aber die vielleicht günstiger in der Herstellung sind und die eben Mischkaffee ist. Und sagt, unser ist ein reines Produkt aus unserer Sierra Nevada, den wir unter fairen Bedingungen herstellen. Und da sollte man, wenn man als kritischer Kunde einen guten Kaffee haben möchte, auch entsprechend drauf gucken, dass das gewährleistet ist. Ich gucke ein bisschen auf die Ahora le doy el paso a Ilva, ¿sí? Genau. Sí, para darle el paso a Ilva y luego si hay preguntas. ¿Y el desayuno? Sí, y el desayuno. No puede faltar, no se lo podemos dejar. Ja, Ilva erzählt jetzt ein bisschen was über dieses Gender-Siegel, das sie bekommen haben, Fragen und dabei das leckere Frühstück. Genau, ich glaube, dass wir nochmal so ein paar Grundsatzinformationen auch bekommen. Mich würde einmal interessieren, weil in Deutschland ist es ja auch noch gar nicht so lange her, dass sich das Vererben von Land, von landwirtschaftlichen Betrieben so verändert hat, dass die Mädchen das Land auch übernehmen. Traditionell ist es so gewesen, auch in Deutschland, dass es an den ältesten Sohn übergangen ist, das Land. Und es war ein langer Prozess, dass es heute auch die Töchter sind. Wie das in Kolumbien aussieht, welche Rolle da vielleicht auch ja, neue Gesetzgebungen spielen, das zu erleichtern. Aber ganz besonders, glaube ich, interessiert es uns, damit wir auch gleich ins Gespräch kommen, zu gucken, Thema Geschlechtergerechtigkeit. Was braucht es? Muss es nur von innen kommen oder so wie wir in Hamm eine Gleichstellungsstelle haben, kann auch der Stadtpolitik, Kommune dabei weiterhelfen, dass Frauen zu ihren Rechten kommen. Drei Fragen. Wenn du das durchgehen lässt. Kein Problem. Son como tres preguntas que ella hace. Primero el sello de equidad, ¿qué significa? Una pregunta. Y si ustedes piensan que aparte de que ustedes como institución están en ese tema, se necesita también un reglamento, unas leyes por parte del gobierno local, nacional, de apoyar ese proceso, es decir, un cambio de abajo y de arriba. Segunda pregunta. Y la tercera pregunta, o la primera que hizo, en Alemania era tradición de que los jóvenes varones estaban en la herencia de una finca, de una tierra. Le gustaría saber, ¿cómo es ahora en Colombia? ¿Es normal ahora hoy en día que las mujeres pueden ser heredoras de una finca o una tierra? ¿O es casualidad ahora o ustedes por su vida entraron en ese proceso? Eso también le interesaría. Mucha pregunta. Bueno, el sello Equipares es una certificación que da el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo en Colombia, a organizaciones que trabajan en las ciudades, ¿sí? En equidad de género. Nosotros, como asociación del agro, hemos sido la primera organización que ha sido premiada con este sello, con esta certificación de equidad de género laboral, donde pues hemos trabajado en que las mujeres se apropien en trabajar, en demostrar sus capacidades, en que tenemos muchas cosas que dar, no solamente los hombres por ser hombres, porque por historia siempre se ha dado de que pues el hombre es el que lleva el mando del hogar, pero hemos enseñado o empoderado a las mujeres de que nosotras tenemos capacidades y si las podemos demostrar, las podemos llevar a cabo sin desmeritar el trabajo que hacen los hombres, claro está, porque no estamos tampoco para que quítese usted y venga usted, no, sino que nos abran puertas para que nosotros podamos participar. Déjame traducir y después entramos. ¿Qué significa ese sello en concreto? lo que pone en el afiche también. Mhm. ¿Sí? Un poco para ver quién. Ja, Ilma möchte einmal noch auf dieses Gender-Siegel, diese Gender-Zertifizierung des kolumbianischen Staates eingehen. Also das ist schon Teil der Beantwortung der Frage, ja, es braucht von oben, von der Regierung her, eine Unterstützung dieses Prozesses. Auch das ist nicht selbstverständlich in Lateinamerika. In Kolumbien, sagt Ilma, gab es das eben schon für den städtischen Bereich, aber dass man jetzt aufs Land geht, weil das Land ist eigentlich in Lateinamerika wird unterstützt, was die großen Landbesitzer betrifft, die entsprechend, ich sag mal, auch Gelder durch Export reinholen. Die Kleinbauern wurden eigentlich von den lokalen Regierungen seltener unterstützt. Das gilt eigentlich für sehr viele Länder, bis auf dort, wo es wirkliche Landreform gab. Und sie sagt, für uns ist so eine Zertifizierung, die der Staat uns ausspricht, also ein Preis, den die Regierung uns ausspricht, natürlich sehr viel wert, weil das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als wenn sie das von sich als Organisation aus nur betreiben. Und sie sagt, wenn wir von Geschlechtergerechtigkeit sprechen, dann geht es um etwas erstmal sehr Einfaches, dass wir als Frauen, die wir gerade auf dem Land immer sehr brav, devot, zurückhaltend vor uns hingearbeitet haben, als kleine Bäuerin, eigentlich auch mehr auf der Finca und nicht so sehr im Geschäftsleben oder im Verkauf des Kaffees, ein Selbstbewusstsein entwickeln. Also, wie gesagt, ich bin dafür eigentlich das beste Beispiel. Ich hätte mich nie früher getraut, von einer größeren Versammlung zu sprechen. Ich hätte es mir einfach nicht zugetraut und bin dann als Delegierte zu der Hauptversammlung ernannt worden von meinem Kreis, meinem Dorf. Also einfach Frauen erstmal im Selbstbewusstsein stärken, dass sie über das reine Kaffeepflücken hinaus auch noch was anderes machen können. En el 2018 empezamos con ese proceso, aunque pues ya nosotros veníamos trabajando con la equidad de género, pero pues tiene que haber una política y cumplir ciertas normas para poder adquirir ese sello. Entonces empezamos en ese proceso en el 2018 y en el 2020 logramos obtener el sello ya teniendo las políticas claras de qué es lo que se quiere. Y cambiando todo lo que es nuestros reglamentos y estatutos, llevándolo todo a una equidad, de que sea visto entre hombres y mujeres la equidad en general. Sí, eso viene ahora, para no adelantarme. Wir müssen uns immer absprechen, weil ich manchmal schon Sachen sage, die sie noch gar nicht gesagt haben. Das ist so ein Prozess nach zwei Wochen, der funktioniert, wenn die Gäste nicht so schlau sind wie meine beiden Damen und die dann schon verstehen, was ich sage. Hör mal, das wollte ich doch jetzt erst mal sagen. Gut, deswegen kurze Absprache. Ja, sie sagt, wir haben 2018 schon begonnen mit diesem Prozess, Männer und Frauen in der Firma gleich zu fördern, eine Gleichbehandlung anzustreben. 2020 haben wir diese Zertifizierung vom kolumbianischen Staat bekommen. Und was uns ganz wichtig ist, dass das in die Statuten der Kooperative eingeschrieben wird. Nicht, dass irgendwelche nächsten Generationen kommen und sagen, ach Gott, das haben die Alten da gemacht mit Frauenpower, das spielt keine Rolle mehr. Das heißt, wir wollen schon, dass das langfristig für unsere Firma gilt. Und es betrifft natürlich sehr viele Bereiche, die im täglichen Leben stattfinden, die selbstverständlich waren, die aber mit diesen neuen Statuten dann auch festgelegt wird. Und da nennt sie jetzt einige Beispiele. Ese sello enfocado en la equidad laboral, pues es para que tanto hombres como mujeres tengan un pago justo, no que porque sea hombre entonces en el mismo trabajo vaya a ganar más que la mujer. No, van a ganar lo mismo. En nuestra empresa tenemos que si hay una oferta laboral, la hoja de vida que recibimos no debe llevar ni foto ni sexo, ya que lo que se busca es el conocimiento que tenga la persona, más no si es hombre o si es mujer. De esta manera hemos logrado tener en nuestra parte administrativa mucho más mujeres, ya que las destrezas son diferentes. Y tenemos en el equipo ahorita, casualmente en la parte administrativa, 15 mujeres y 7 hombres, dado a que no pedimos ni edad ni sexo, eso no, no lo tenemos en cuenta, ni la foto, o sea, no tenemos en cuenta en las, sino sus destrezas. So, konkret, was das bedeutet, heißt natürlich Equal Pay, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Was bei der Kaffeefamilie, die den Kaffee, ich sag mal, ausschließlich pflückt und verarbeitet, sowieso ein Familieneinkommen ist. Aber gerade im administrativen Bereich haben Männer und Frauen das gleiche Gehalt jetzt. Dann, wenn Stellenausschreibungen sind, dann kann man sich geschlechteranonym bewerben. Das heißt, ohne Foto, ohne Angabe des Geschlechtes und ohne Altersangabe, sondern ausschließlich von den Qualitäten und Fähigkeiten, die man mit einbringt. Und Mildred sagt, das hat bei uns jetzt so dazu geführt, dass in der Verwaltung wir 15 Frauen und 7 Männer haben. In, ich sag mal, mittleren Jobs Richtung Geschäftsführung, die aber eben eine eigene Qualifikation und Ausbildung brauchen. Al igual con esto también quiere decir, no se quiere decir que en Colombia no hayan diferencias. Somos la primera organización, somos las que estamos abriendo como ese camino entre tanta desigualdad, porque también cabe decirlo, necesitamos hacer parte de las políticas de país, necesitamos hacer parte de las políticas regionales para poder empezar a cambiar. Somos como el ejemplo y hay muchas organizaciones del agro que nos siguen, pero no somos que esta sea la realidad de nuestro país. Aber Mildred sagt, das ist nicht die Wirklichkeit des Landes. Wir sind Pionierin, das hat auch Kampf bedeutet. Es hat auch bedeutet, dass wir die Männer auch da positiv einfangen mussten und sie sich da auch nicht bedroht fühlen. Aber sie sagt, das ist natürlich ein Beispiel, ein positives, gerade auf dem Land, das eher traditionell ist. Und wir wollen da auch wirklich für andere Kooperativen, andere Gruppierungen Vorbild sein. Bueno, también pues nosotros trabajamos por las familias. Estamos organizados por familias y nuestro enfoque social es la familia. Entonces, por lo tanto, no solo mujeres, sino adulto mayor, jóvenes y personas en condición de discapacidad también nos enfocamos en ellas. Con respecto a si las tierras las heredan los hombres, como decía la señora aquí, pues... allá no, pues hasta el momento en que yo tengo conocimiento, no heredan los hijos, sean hombres, sean mujeres. En el caso de nosotros, pues fuimos 3 hermanos y pues todos heredamos. Partimos así fuera de un granito de arroz que nos tocara, pero heredamos todos. Pero, por ejemplo, ¿cuántas finqueras tienen madres solteras? Bueno, nosotros tenemos, en nuestra organización de las 328, tenemos 72 mujeres que representan su unidad productiva. Algunas son madres cabezas de familia, otras son una familia completa que el esposo le ha dado la tutoría para que ella pueda representar esa unidad productiva. Ja, 2 Aspekte, die ihr übernimmt. Was bedeutet Inklusionsarbeit bei uns? Bei uns ist es ja in Deutschland sehr stark auf Menschen mit Behinderung bezogen. Sagt, bei uns ist es in Kolumbien weitergefasst. Das heißt, erstmal sehen wir im Zentrum die Familie. Wir wollen die Kleinfamilie auf dem Land stärken. Und bei uns bedeutet Inklusion, dass wir uns um die älteren Mitglieder in den Kooperativen kümmern, sozusagen die Gründergeneration, die natürlich nicht mehr diese harte körperliche Arbeit, zum Beispiel des Pflückens des Kaffees machen kann, dass die auf ihrer Finca bleiben können und dann auch eine Unterstützung bekommen mit Programmen von Seiten der Kooperative. Es bedeutet auch, dass Menschen mit Behinderung oder wie Sie sagen, mit speziellen Fähigkeiten ihre Finca betreiben können. Ein Beispiel, da ist ein Kleinbauer, der blind ist und der trotzdem seine Finca bestellen kann, weil ihm eben jüngere Leute aus der Kooperative helfen. Es bedeutet auch, dass gerade eine Jugendförderung ist, denn das Problem ist ja in all den Ländern, dass junge Menschen in der Regel in die Stadt abwandern mit einer schlechten Ausbildung, ohne Jobs. Und beide sagen, wir müssen sehen, dass unsere jungen Leute auf dem Land bleiben, dass sie sich weiter mit dem Kaffee identifizieren. Und deswegen haben sie spezielle Jugendprogramme, das heißt kleines Stipendienwerk für die Ausbildung von jungen Leuten, aber immer in Verbindung mit dem Kaffee. Und die jungen Leute können auch selbst in der Kooperative Projekte vorstellen, was sie gerne machen möchten. Mildred gibt noch eine Zahl an. Sie sagt, von den 328 Familien sind 27 Frauen, die als Mitglieder der, ihrer kleinen Finca vorstehen. Das können alleinerziehende Mütter sein, die besonders ja auch im Bürgerkrieg auch betroffen waren. Das sind aber auch oft Ehefrauen, die von dem Mann quasi die Delegation seines Mitgliederstatus bekommen und die dann auch da reinwachsen und dann sehr selbstständig damit arbeiten. Also sie sagt, da gucken wir auch nicht, ist das Mann oder Frau, sondern Hauptsache ist, sie sind halt präsent. Und zu dem Thema Erbe, dass Frauen jetzt verstärkt ein sagen wir, den Vater, was ein Grundstück betrifft, beerben, sagt sie eigentlich nicht. Früher war es üblicher, dass es die Jungs waren. Also auch in ihrer Familie haben alle Kinder ein bisschen ein kleines Grundstück geerbt. Und sie war eben eine darunter, die es in die Richtung organischer Handel dann sich entwickelt hat. Aber es sind einfach immer mehr Frauen da, die das gut machen. Und das wird dann auch entsprechend anerkannt. Sí, hay mucha experiencia en el tema de que las que nos mantenemos en el campo somos las que hemos nacido ahí, que de alguna manera hemos tenido la relación y no nos hemos alejado del todo. Hay muchos que sí, mujeres que han decidido vender en su momento porque pierden su pareja o su esposo o porque los padres fallecen y también venden. En el caso nuestro, nosotros nos hemos mantenido, hemos tenido esa raíz siempre y seguimos trabajando por el campo. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir, sagt sie, eben sehr stark verbunden sind mit dem, was wir machen. Wir sind da aufgewachsen, das sind unsere Wurzeln. Viele Frauen zum Beispiel, wenn sie, der Mann starb, sie verwitwet sind, sind dann weggezogen, in der Regel zu Kindern, dann auch in der Stadt, wo sie einfach dann auch stärker sich aufgehoben fühlen. Aber unseres ist einfach, auf dem Land zu leben, mit dem Kaffee verbunden zu sein. Und das ist eben auch das, was wir unseren Kindern weitergeben wollen. Ich würde einen Vorschlag machen. Ja, una propuesta. Ich glaube, wir sind hier noch ganz gespannt auf ganz viel Austausch. Auch die Zeit läuft mal wieder schneller, als uns lieb sein kann. Mein Vorschlag wäre, Markus hat ja in der Küche ein ganz tolles Buffet aufgebaut, dass wir uns jetzt vielleicht so ein bisschen aufteilen und gucken, dass wir auch miteinander ins Gespräch kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mal ganz spannend ist, zu gucken, Gleichstellung, Inklusion. Haben wir zwei Fachdamen hier, die bestimmt auch mal mit ins Gespräch kommen möchten. Wir haben aber auch viele hier im Raum, die selber in Führungspositionen waren und sind, die sich für die Umwelt einsetzen, für den Klimaschutz einsetzen und für den fairen Handel. Und ich glaube, wir haben genügend, die dolmetschen können, sodass wir jetzt die Chance haben, vielleicht in kleineren Gruppen uns noch auszutauschen, ein bisschen intensiver auszutauschen und vor allen Dingen auch Ilva und Mildred zu ermöglichen, mal Fragen an uns, wie es bei uns läuft, loszuwerden. Sind damit alle einverstanden? Ella tiene una propuesta, ahora comer algo, intercambiarnos en grupos quizás más chiquitos con respecto al tema de equidad, inclusión, qué significa ser una mujer en la parte administrativa, en puestos de más decisión. Y también que ustedes, si tienen preguntas acá las señoras, porque ellas están todos en puestos que tienen que ver con el clima, con el comercio justo, pero también puestos administrativos de calidad de responsabilidad. Si ahí de parte de ustedes tienen preguntas, bienvenidas. Así que, gerne, ich habe einen Hunger. Dann würde ich sagen, das Buffet ist eröffnet und die bilateralen oder kleinen Gruppengespräche natürlich auch. Gut. Ich stehe auch gerne zur Verfügung, was übersetzen soll. Markus auch, damit haben wir schon zwei. Ja, genau. Ja. Anna, vielen Dank.